Die Antisemitismusdiskussion um den stellvertretenden FDP-Vorsitzenden Möllemann und Michael Friedmann vom Zentralrat der Juden in Deutschland scheint ihr Pendant auf literarischer Ebene gefunden zu haben. Und wieder geht es um Martin Walser. Waren es vor 4 Jahren seine Äußerungen bei der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche zum Umgang mit Auschwitz, so ist es diesmal sein neues, noch unveröffentlichtes Buch Tod eines Kritikers. Und war damals Frank Schirmacher, Herausgeber der FAZ, Laudator des Preisträgers, so hat er jetzt den Disput losgetreten, indem er den Vorabdruck des Romans in der FAZ in einem offenen Brief mit der Begründung ablehnte, es gehe um die Ermordung eines Juden in der Person von Marcel Reich-Ranicki und spiele mit dem Repertoire antisemitischer Klischees. Dazu Günter Berg vom Suhrkamp Verlag, der das Buch jetzt früher als geplant herausbringen will. Mir hat dieses Buch an sehr vielen Stellen besonders gut gefallen. Ein Verlag ist aber auch da, seinen Autor zu beraten. Und wenn ich jetzt manche Stellen lese und denke, es müssten uns auf einmal mit dem Blick, den Schirmacher hier auf dieses Buch gerichtet hat, an manchen Stellen Lampen aufgegangen sein, dann könnte ich sagen, ja, vielleicht hätten wir die streichen sollen, vielleicht hätten wir mit dem Autor verhandeln sollen, das Buch sozusagen bis zur Unkenntlichkeit zu entschärfen. Vielleicht, vielleicht, vielleicht. Ich bin froh, dass das Manuskript so, wie es ist, jetzt abgeschlossen vorliegt und dass wir das Buch von Martin Walser publizieren dürfen. Und Marcel Reich-Ranicki, ebenfalls im Deutschlandfunk. Sein erbärmliches Buch. Walser hat in seinem Leben manch ein schwaches Buch neben vielen Bedeuten geschrieben. So schlecht hat er nie geschrieben. Ich kann mich zur Tendenz dieses Buches und zu den verschiedenen Aspekten nicht äußern. Ich möchte mich da nicht äußern. Was Frank Schirmacher in der FAZ gesagt hat, das genügt. Da ist nichts von mir mehr nötig. Aber der Text selber ist literarisch völlig hilflos. Es ist ein unerhört redseliges Buch und infolgedessen besonders langweilig. Es erfordert sehr viel Energie, um das überhaupt zu lesen. Was auffällt, ist auch die Neigung, Personen der Zeitgeschichte, vor allem solche, mit denen Walser seit vielen Jahren befreundet war, auf infame Weise lächerlich zu machen und, man muss es direkt sagen, zu denunzieren.